Denken, unsere Zukunft beginnt hier, mein Freund. Mein Freund, Verbündeter, Verräter. Was heute hier passiert, wird die Welt für immer verändern. Knopfdruck vernichtet. Es war kein Krieg, es war